Angesichts der neuen Umfragen wurde Bernie Sanders in mehreren Sonntagstalkshows gefragt, ob Hillary Clintons Kampagne in Problemen sei. Well, I don't know if her campaign is in trouble, but our campaign is doing great. You know, it's not just in Iowa, it's in New Hampshire, it's all across. Ich weiß nicht, ob ihre Kampagne in Problemen ist, aber uns geht's großartig, versicherte Bernie Sanders. Nicht nur in Iowa, auch in New Hampshire, überall im Land. Irgendetwas stimmt doch nicht, wenn die Mittelschicht immer weiter verschwindet, wenn die Menschen immer länger arbeiten für weniger Geld und der wachsende Wohlstand an nur 1% der Bevölkerung geht. Not the type of economy that the American people want or deserve, and I think they're prepared to support somebody who is going to take on the billionaire class. Das ist nicht das Land und nicht die Wirtschaft, die die Amerikaner wollen oder verdienen. Sie wollen jemand, der die Milliardäre angeht, so Bernie Sanders. Seine Politik sieht unter anderem Steuererhöhungen für die Topverdiener und für große Unternehmen vor, stärkere Regularien für Banken und einen Ausbau der Social Security. Alles in allem eher linke Politik für Amerika und sicherlich nicht ganz das, wofür Clinton steht. Sanders profitiert in diesem Spektrum der potenziellen Wähler von Ärger und Unmut über politischen Stillstand und wirtschaftliche Sorgen. They're not necessarily anti-Hillary Clinton, they're pro-Bernie Sanders. And they want a candidate who is not dependent upon super PACs. Die sind nicht unbedingt gegen Clinton, sondern für Bernie Sanders, sagt er selbstbewusst, und für Politiker, die nicht von den super PACs abhängig sind. Bernie Sanders hat die Finanzierung über solche Super-PACs für sich ausgeschlossen. Über solche politischen Aktionskomitees, die zwar nicht direkt Kandidaten finanzieren dürfen, dafür aber seit einigen Jahren unbegrenzte Summen in Werbung für oder gegen einen Kandidaten einbringen können. Einmal monatlich oder einmal per Quartal müssen aber auch diese Finanziers offengelegt werden. Sanders ist auf der linken Seite der authentische Anti-Establishment-Kandidat, Trump auf der Rechten. Beide ziehen in ihren Veranstaltungen die Begeisterung der Wähler auf sich. Und da wir schon über Milliardäre sprechen, Donald Trumps großes Thema. Er geißelt wie kaum ein anderer und in noch harscheren Tönen die Abhängigkeit der Politiker vom großen Geld. Trump lässt keine Gelegenheit aus, darüber zu spotten. Whether it's Jeb or Hillary or any of them, they're all controlled by these people. And the people that control them are the special interests, the lobbyists and the donors, and they're controlled. You know what the nice part about me? I don't need anybody's money. Egal ob Jeb oder Hillary oder einer von den anderen, sie werden von diesen Leuten kontrolliert, von Interessengruppen, von Lobbyisten, von Spendern. Das Schöne an mir ist, ich brauche niemandes Geld. Und er zählt bei jeder Gelegenheit auf, wie hier in Iowa, wie viel Geld er schon abgewiesen hat. Because I don't want to be controlled. Last week, you've heard me say this, I turned down $5 million. Ich möchte nicht kontrolliert werden. Letzte Woche habe ich 5 Millionen abgelehnt. Kein schlechter Typ, aber der gibt mir doch nicht 5 Millionen, weil ich so schönes Haar habe. Die Alternative lautet in der Logik von Donald Trump, wählt nicht Politiker, die von Milliardären abhängig sind, wählt gleich den Milliardär selbst. Denn er hat es nicht nötig, sich kaufen zu lassen. Eine Logik, die bei einem wachsenden Teil der republikanischen Basis verfängt. Und ein Problem, das Wähler in beiden Lagern umtreibt.